Kompott Nummer 2. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt ist schon fast wieder eine Woche rum und ich dachte mir mal, ich nehme einfach mal die nächste Kompott-Folge auf. Deswegen bin ich jetzt hier. Und ich habe mir sogar ein paar Themen aufgeschrieben, über die ich mich heute einfach mal auslassen wollte. Das heißt, ihr dürft euch auch schon drauf gefasst machen, dass das ganze Ding etwas länger wird. Aber wenn ihr das jetzt runtergeladen habt, dann habt ihr es eh schon. Deswegen keine Angst. So, fangen wir doch mal vorne an. Da wäre zum Beispiel die Geschichte von einem großen deutschen Unternehmen. Also groß im Sinne von mehr als 10.000 Angestellte. Das nenne ich jetzt einfach mal groß. Was beschlossen hat, beziehungsweise was halt im Markt seine Probleme hat, also dem rennen schlicht und ergreifend die Kunden davon. Weil halt die Preise etwas höher sind als die der Konkurrenz und die Leistungen nicht entsprechend viel besser sind, meinen zumindest die Kunden. Und bekanntlich haben die Kunden immer recht, also muss man irgendwas machen. Gut, hat man sich also ein ganzes Paket Berater eingekauft, die einem dann einen vom Pferd erzählt haben, und erzählt haben, was man denn eigentlich alles falsch machen würde und wie man sich denn als Unternehmen gefälligst umzuorganisieren hätte, etc., etc., etc. Und das hat man dann auch vor einigen Jahren angefangen. Und das hat man dann auch an die kleinen Mitarbeiter, an eben diese besagten mehr als 10.000 kommuniziert, die dann alle irgendwie verwirrt waren und unsicher waren, was das denn effektiv für sie persönlich heißen würde. Und deswegen hat man dann beschlossen in der Führungsriege, dass man doch regelmäßig, also so irgendwie einmal im Monat oder alle 2 Monate, doch mal ein paar Stunden telefonisch erreichbar sein will für die Fragen der kleinen Angestellten. Das war dann kürzlich auch mal wieder der Fall und man hatte dann also beschlossen, für 2 Stunden erreichbar sein zu wollen. Und das Schöne ist, mir sind dann mal Zahlen in die Hände geraten, die da nämlich so aussehen, dass knapp 12.000 Leute oder 12.000 Anrufe da waren, aber nur knapp 120 Gespräche, also gerade mal bummelige 10% der Leute, die angerufen haben, haben dann auch tatsächlich ihre Fragen loswerden können. Ob sie qualifizierte Antworten gekriegt haben, stand da noch nicht mal. Und ja, wie es nun mal so üblich ist, hat man dann natürlich die Pressestelle vorgeschickt und die haben dann einen tollen Schrieb verfasst und ins interne Netz geschoben, wie toll das doch gewesen wäre, dass man jetzt 100 so und so viel 20 Leuten Fragen beantwortet hätte. Dass bei der Gelegenheit mal eben bummelig knapp 1.000 Leute ihre Frage nicht beantwortet gekriegt haben, weil sie nämlich schlicht und ergreifend nur ein Besetzzeichen bekommen haben, das ist dabei dann einfach mal so ganz unauffällig unter den Tisch gefallen. Hätte man sich vorher eigentlich fast schon denken können, aber gut. Apropos Verunsicherung. Verunsicherung gibt es seit letzter Woche auch bei meinem Arbeitgeber, bei mir im Bereich. Ich bin ja ein Programmierer und letzte Woche gab es wohl irgendwie ein Meeting, wo dann die Führungsriege, nenne ich es jetzt einfach mal, verkündet hat, dass man mit anderen Unternehmen die IT zusammenschmeißen will. Also mit anderen Unternehmen aus dem Bereich. Und dabei hat dann wohl auch irgendjemand von der Führungsriege schon gleich den Begriff in den Mund genommen, dass man doch die Mitarbeiter dadurch motivieren würde oder könnte, in das neue Unternehmen zu wechseln, indem man einfach einen Betriebsübergang nach Paragraph 600, frag mich nicht, BGB machen würde. So, und die Entwicklung, also die ganze Programmierabteilung, will man dann auch aus Hamburg abziehen. Hat man dann wohl schon irgendwie auf einer Folie bekannt gegeben. So, und jetzt war diese Woche war dann naturgemäß, also die Leute alle irgendwie etwas verwirrt und niemand weiß nur so ganz genau, was er nun eigentlich in ein paar Jahren noch ist, ob er überhaupt nur hier in Hamburg ist. Und alle Leute, die ich gefragt habe, haben gesagt, nö, da mache ich nicht mit, da gehe ich nicht hin. Hätte man vielleicht irgendwie aus der Führungsriege sich ja fast denken können, dass niemand freiwillig hier in Hamburg seine angestammte Umgebung verlässt. Insbesondere nicht, wenn man sich dann mal anguckt, dass wir auch eine ganze Reihe von Leuten haben, die sind verheiratet, haben Kinder, haben eine Frau mit Arbeit oder halt bei den Frauen einen Mann und die wollen nicht, die können gar nicht weit weg umziehen, weil wie soll das gehen? Ich meine, man kann natürlich irgendwie gucken, ob man irgendwie auf Krampf eine Wochenendbeziehung, eine Wochenendehe führt, aber das muss man ja nicht unbedingt, also nicht, wenn es vermeidbar ist. Und da meinten also diverse Leute, das ist für sie vermeidbar, da wehren sie sich einfach mit allen Mitteln und Wegen gegen. Und jetzt war jedenfalls in dieser Woche dann ein Beschwichtigungsmeeting, nenne ich es einfach mal. Da haben sich dann also ja eben nicht mehr die ganze Führungsriege hingestellt, sondern dann nur noch so der kleine Kreis, also unsere direkten Vorgesetzten quasi, und haben dann erstmal verkündet, dass das ja alles gar nicht so gemeint gewesen wäre. Also dieser Paragraph 600, frag mich nicht, BGB, der wäre ja gar nicht ernst gemeint gewesen. Das wäre ja nur aufgekommen, weil das ja sowieso irgendwann jemand fragen würde. Warum dann allerdings unsere Führungsriege das dann nun ausgerechnet offiziell und lautstark mitteilt, das ist mir nicht ganz klar. Also wie es nun genau mitgeteilt wurde, das weiß ich auch nicht, weil das eben, wie gesagt, letzte Woche war und letzte Woche an dem Donnerstag, da hatte ich Wichtigeres zu tun, nämlich mir meine Weisheitszähne ziehen zu lassen, zu denen ich auch gleich nochmal komme. Ja, also Ergebnis der ganzen Veranstaltung diese Woche war jetzt also, ja, das ist ja alles gar nicht so gemeint und man würde ja den Standort Hamburg auch behalten wollen, bla bla, etc., bla bla. Besonders interessant fand ich dabei die interessanten Ausweichmanöver, die dann da unsere Führung gezeigt hat. Also da sind konkrete Fragen gestellt worden von Entwicklern, also es war nur noch für die Entwicklertruppe jetzt. Und diese konkreten Fragen wurden dann einfach dadurch beantwortet, dass man einfach einen Nebenkriegsschauplatz aufgemacht hat. Also, keine Ahnung, die Frage, wo werde ich in 10 Jahren arbeiten, wurde dann beantwortet mit so sinngemäß, ja, das wäre ja alles sowieso nicht sicher und gucken Sie sich doch mal auf den Markt um und bla bla bla bla und seien Sie doch froh, dass Sie überhaupt bei uns arbeiten können, bla bla bla bla bla bla, ohne dass man dann irgendwie auch nur ansatzweise die Frage beantwortet hätte. Ein einfaches, das weiß ich auch nicht, wäre für mich persönlich irgendwie viel befriedigender gewesen, hätte ich gewusst, okay, da vorne stehen Leute, die sagen mir die Wahrheit. Und die sagen mir die Wahrheit, auch wenn sie unangenehm ist. Also jemand, der mir gegenüber zugeben kann, der überhaupt zugeben kann, dass er etwas nicht weiß, ist mir irgendwie deutlich lieber als jemand, der sich hinstellt und einfach mal eine Nebelkerze nach der anderen zündet. Also am Ende hatte ich so das Gefühl, der Raum ist irgendwie voller Rauch, so viele Nebelkerzen sind da inzwischen gezündet worden. War echt lustig. Nee, wirklich. Vor allem, wenn man dann eben davon bedroht ist, dass die ganze Entwicklung eben ausgelagert wird, verkauft wird. Ja, und gut, jetzt hoffe ich mal, dass die Leute da mitgenommen haben, dass in der Entwicklungstruppe einfach schlicht und ergreifend großräumig die Angst umgeht. Und dass man bei diesem Zusammenschluss mit diesen anderen Unternehmen, dass man da eben dann auch mal dran denkt, dass man auch selber Mitarbeiter hat, für die man eine gewisse Verantwortung hat. Und wenn man die beliebt nicht wahrzunehmen, dann wird man auf rechtlichen Wege es nicht unbedingt besonders einfach haben, vorsichtig ausgedrückt. Aber gut, das schauen wir mal, ob das jetzt irgendwas bewirkt. Also es ist interessanterweise auch bisher nur ein Letter of Intent, wie es so schön heißt. Also ein Absichtsbrief unterschrieben worden, wo man also beabsichtigt, die IT zusammenzuschmeißen mit diesen anderen Unternehmen. Das ganze Ding kann auch alles immer noch wieder den Bach runtergehen und sich verlaufen, weil man wohl zwischendurch aus den anderen Unternehmen, also beziehungsweise die anderen Unternehmen bestehen da auch nochmal aus kleineren Teilen und da hört man wohl, wenn, also meinte bei dem Meeting eine Kollegin, dass sie eben von Leuten von da unter der Hand mitgeteilt bekommen hätte, dass die einen Teufel tun werden und mit uns ihre IT irgendwie zusammenschmeißen wollen oder uns ihre Daten geben wollen. Kann ich auch verstehen, würde ich an deren Stelle auch nicht wollen. Also das Ganze sieht für mich im Moment alles nach ziemlichen Nebelkerzen und ziemlicher Unsicherheit aus. Warum man dann da allerdings schon konkret mit Paragraphen fuchtelt, um die Leute gefügig zu machen, das will mir dann umso weniger in den Kopf rein. Also entweder es ist einfach alles noch unsicher, dann ist es unsicher, dann sage ich, es ist unsicher, Punkt. Es kann sein, dass die IT oder dass Teile der IT nach da oder da verlagert werden. Das wissen wir noch nicht. Wir werden uns dafür einsetzen, dass wir als nicht ganz kleiner Partner in diesem Mischmasch, dass wir auch wesentliche Teile der IT hier behalten. Und wenn das nicht klappt, dann werden wir ihnen entsprechende Ausgleichsmöglichkeiten einräumen. Hätte man zum Beispiel sagen können. So, das wäre dann auch nicht sehr viel mehr als erstmal nur eine Aussage gewesen, auf die dann hinterher sich wieder niemand festnageln lässt. Aber es wäre eine Aussage gewesen, bei der dann die Leute im Zweifelsfall nicht darüber nachgedacht hätten, schon mal einen Termin bei ihrem Rechtsanwalt zu machen, um entsprechend gerichtlich dagegen vorzugehen, nach ganz woanders hin verfrachtet zu werden. Aber gut. So hat man sich nun mal irgendwie entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt werden wir einfach mal sehen müssen, was da als nächstes kommt. Also es werden mit Sicherheit noch die eine oder andere Nebelkerze gezündet werden, da gehe ich irgendwie ganz stark von aus. Und was ich machen werde, weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Aber das wird sich dann im Laufe der Zeit auch einfach dadurch ergeben, dass eben die anderen Kollegen entweder alle brav mitmachen, dann werde ich nicht der Einzige sein, der sich dagegen stemmt. Das geht ja nicht, kriege ich nicht hin. Oder wenn sich alle dagegen stemmen, dann kann man da ja einfach mal mitmachen. So. Mit dem Strom schwimmen. Ist irgendwie einfacher, als gegen den Strom zu schwimmen. Ja. Okay, das zu dem Thema. Also eine gewisse Unsicherheit ist bei uns in der Entwicklung überall vorhanden. Und ja, kann man dann jetzt nur hoffen, dass die dann irgendwann demnächst sich zum Positiven und nicht zum Negativen beantwortet. Ja, dann das nächste Thema, was ich mir aufgepinselt habe, war ein gar lustiger Anruf, den ich kürzlich, also diese Woche irgendwann hatte, wo ganz offensichtlich mal wieder jemand krampfhaft versucht hat, Cold Calling zu machen, also Leute anzurufen, ohne in einer Vertragsbeziehung zu sein oder in einer Geschäftsbeziehung zu sein. Und diese Frau, die war einfach, ja, sie hat mir eine Steilvorlage geliefert. Sie hat gefragt, ob ich da wäre oder ob man mich denn sprechen könnte. Habe ich gesagt, ja, einen Moment bitte. Habe bei meinem Telefon einfach mal das Mikrofon ausgeschaltet und mir das Telefon dann weiter ans Ohr gehalten und einfach mal gelauscht, was denn so passiert. Ja, im Hintergrund hörte man dann, dass eine andere Frau irgendjemand anderen bequatscht hat von wegen, ja, und man könnte doch so und so viel Nebeneinnahmen machen und bla bla bla bla. Irgendwann murmelte dann auch meine, in Anführungszeichen, Gesprächspartnerin zu, ich vermute mal, einem Kollegen oder Kollegin. Ja, ich stünde ja im Telefon, er steht im Telefonbuch oder irgendwie sowas. Ja, ich stehe auch im Telefonbuch, das muss man nicht besonders weit suchen. Und irgendwie ein Weilchen später murmelte sie dann was von, ja, sie hätte mit dem Sohn gesprochen, er würde seinen Vater holen. Ja, nö, hat sie nicht und nö, wird er nicht. Und wenn ich meinen Vater holen würde, dann würde es ein Weilchen länger dauern. Mal ganz davon abgesehen, dass das dann für sie auch nicht unbedingt angenehmer werden würde. Aber gut. Und ich habe dann einfach die ganze Zeit einfach mal so heimlich, still und leise weitergelauscht, nichts gesagt, Mikrofon ausgelassen und einfach mal abgewartet. Und irgendwann wurde es ihr dann wohl doch tatsächlich zu bunt und sie hat dann aufgelegt. Wie langweilig. Man hätte ja auch noch ein bisschen dranbleiben können, war gerade so spannend. Ich meine, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, das ist schon putzig, was uns die Unternehmen heutzutage alles für einen Mist verkaufen wollen. Also ich weiß gar nicht, was die mir dann eigentlich verkaufen wollten, aber es war mit Sicherheit ein Unternehmen, mit dem ich vorher noch nichts zu tun hatte und mit dem ich auch nichts zu tun haben möchte. Ja, Aber davon gibt es ja irgendwie eine ganze Menge und die rufen auch irgendwie alle immer an. Und bloß weil ich im Telefonbuch stehe, heißt nicht, dass mich irgendein Unternehmen anrufen kann und mir irgendeinen Scheiß verkaufen. Also, das heißt es nur beim besten Willen nicht, aber das geht ganz scheinbar ins Hirn von den Verantwortlichen da nicht rein. Ich meine, dass die kleinen Angestellten, die dann irgendwelche Leute anrufen, dass die da nicht unbedingt was für können, das sehe ich ja gerade noch ein, aber ja, ich weiß nicht, sollen sie mich nicht belästigen, sollen sie irgendwie, keine Ahnung, einen Podcast machen. Da hört dann bestimmt auch jemand zu oder auch nicht, das wäre mir auch egal. Ja, dann hatten wir diese Woche auch noch eine spannende Geschichte. Am Mittwoch muss das gewesen sein, glaube ich. Am Mittwoch bin ich einfach mal wieder ganz gemütlich von der Arbeit nach Hause gefahren. Es war wie üblich in dieser Jahreszeit einfach schon alles wieder dunkel. Und ich bin, also für alle Leute, die Hamburg ein bisschen kennen, ich fahre die B75 von der Innenstadt hier nach Norden. Halt, hier, wo ich wohne. Und da kommt man dann auch durch Wandsbek. Wandsbek Markt, das ist irgendwie so eine Art Einkaufsmeile. Also nicht Einkaufszentrum in alles zusammengeklatscht, sondern halt so eine Straße mit auch kleineren und größeren Läden. Und da habe ich dann im Rückspiegel hinter mir direkt fahrend jemanden entdeckt, der komplett ohne Licht fuhr. Und war dann erstmal ein bisschen verwirrt. Weil das Autos irgendwie mal mit einem Scheinwerfer kaputt durch die Gegend fahren, das erlebt man ja ab und zu mal, kann ja passieren. Aber mit komplett ohne Licht, das ist dann schon ein bisschen komisch, so wie als hätte er da einfach mal ganz vergessen, das Licht anzuschalten. Ich habe dann auch krampfhaft versucht, irgendwie den auf mich aufmerksam zu machen, habe mich umgedreht, habe gewedelt, gefuchtelt. Gut, reden brauche ich nicht, das funktioniert eh nicht. Also zumindest nicht, wenn ich im Auto sitze und er auch noch im Auto sitzt. Und hat dann die ganze Zeit überlegt, so wie mache ich den jetzt darauf aufmerksam, dass sein Licht aus ist. Also aussteigen und zu ihm hinwandern wollte ich auch nicht, weil das ja selbst bei einer roten Ampel, so lang wie die Ampelphasen da sind, möchte ich mich nicht drauf verlassen. So, und das lustige Hubkonzert, was dann passieren würde, wenn ich dann nicht wieder rechtzeitig im Auto wäre, wäre dann auch nicht lustig gewesen. Ja, irgendwann hat er dann jedenfalls von alleine wohl entdeckt, dass er sein Licht aus hatte und hat es dann auch wieder angemacht. Da war ich dann auch zufrieden und beruhigt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwie, keine Ahnung, irgendwo auf einer kleinen Straße irgendwo draußen passiert wäre, im Wald oder was, wäre mir dann irgendwie noch eine Spur unwohler gewesen. Aber gut, kann ja mal passieren, sollte aber eigentlich nicht. Ja, ach, und dann diese Woche, also ja gut, das wird irgendwie so ziemlich jeder schon mitgekriegt haben, die berühmten amoklaufenden Politiker, wie ich es jetzt einfach mal betitelt habe, die also nach einem Amoklauf, denn nichts anderes war die Geschichte in Emstetten, dann beschlossen haben, dass ja die bösen, bösen Killerspiele schuld gewesen wären. Dass der Abschiedsbrief von dem Bastian B. auch im Netz noch eine ganze Weile nachlesbar war und jetzt komischerweise gesperrt ist und wo eine ganze Weile mit einer Abfrage gesperrt war, eine Passwortabfrage, wo irgendwie nach einem Polizeipasswort gefragt wurde. Gut, da kann man ja eintragen, was man will, aber irgendwie komisch ist es schon. Also in seinem Abschiedsbrief hat der Mann jedenfalls ganz klar dargelegt, dass er sich von der Gesellschaft als Loser betrachtet fühlt und dass er das nicht akzeptieren kann. Und das Sinn des Lebens sowieso keiner wäre, etc. Und ja, daraus habe ich jetzt nur irgendwie nicht gelesen, dass er nun irgendwie von irgendwelchen bösen Killerspielen dazu veranlasst worden wäre, sich Waffen zu kaufen und loszuziehen und damit auf irgendwelche Leute zu schießen in seiner ehemaligen Schule. Aber ganz offensichtlich braucht man als Politiker den Zusammenhang zwischen einem Abschiedsbrief und dem, was der Täter wohl dann mutmaßlich gewollt haben könnte oder was ihn motiviert haben könnte, nicht zu ziehen. Sondern man kann einfach ganz pauschal sagen, die bösen Killerspiele waren es. Das hatten wir nach der Geschichte in Erfurt, das haben wir jetzt wieder. Ja, es ist mal wieder so der ganz, ganz typische Aktionismus, wir tun was, um was zu tun. Ob das, was wir tun, überhaupt irgendeine positive Auswirkung haben kann, das wissen wir nicht. Und wenn wir darüber nachdenken würden, würden wir da auch nicht dran glauben. Und wenn wir irgendjemanden fragen würden, der sich mit sowas auskennt, was wir natürlich nicht tun, weil wir ja gerade Aktionismus begehen wollen, aber wenn wir jemanden fragen würden, dann würde der uns auch ganz schnell sagen, dass das, was wir hier gerade machen, ein absoluter sinnloser Nonsens ist. Sinnloser Nonsens, das ist jetzt doppelt. Und dass man eigentlich sinnigerweise sich eher darum kümmern müsste, dass die Perspektivlosigkeit, die heutzutage sich nun mal einfach in der Jugend breit macht, beseitigt wird, anstatt dass man nur irgendwie Killerspiele verbietet. Ich meine, gewaltverherrlichende Spiele sind schon längst verboten, da braucht man nicht noch wieder ein extra Verbot, und alles andere würde ich nicht unbedingt unter dem Begriff Killerspiel subsumieren. Also ein Killerspiel, was ist eigentlich ein Killerspiel? Das wird ja in der ganzen Diskussion auch nie definiert, sondern es wird einfach gesagt, Killerspiele sind böse und müssen verboten werden. Ja, super. Und woraus sich das nun ergibt, das ist also entweder selbsterklärend, komisch, also mir erklärt es sich nicht, und vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof dafür, oder das beliebt man einfach gar nicht zu erklären und man geht davon aus, dass wer auch immer sich diese Aussagen unserer tollen Politiker anguckt, anhört, dass die das dann schon wissen, was ein Killerspiel ist, und dass ja eh alle der Meinung sind, Killerspiele sind böse. Ich meine, da frage ich mich, warum zum Kuckuck formulieren eigentlich Politiker jetzt schon wie die Bild-Zeitung? Ich meine, dass die Bild das Ganze irgendwie immer aufbauscht und mit möglichst quotenträchtigen Überschriften versieht, das sehe ich ja gerade noch ein, aber dass das nur die Politiker auch machen, also ich weiß es nicht, wir brauchen nicht noch eine Bild, wir haben schon eine, die ist schon schlecht genug. Ja, aber da könnte man sich jetzt drüber aufregen. Ich tue es einfach mal. Oder auch nicht. Weil es bringt ja sowieso nichts. Ich meine, unsere Politiker, denen ist ganz offensichtlich eh völlig Wurst, was die Bevölkerung will oder denkt. Jetzt hat man ja jetzt in Cottbus auch gesehen, wo eine Anfechtung der Wahl stattgefunden hat. Eben in diesem, also das war ja eine Oberbürgermeisterwahl. Und die ist ja bekanntlich, wie man aus diversen Quellen ja schon nachlesen konnte, ist die ja mit diesen NEDAP-Wahlgeräten durchgeführt worden. Und der CCC hatte ja dann auch vor Ort in diversen Wahlbüros Beobachter stationiert. Und die haben da so, was die berichtet haben, das ist einfach haarsträubend. Also konnte man ja auch wunderschön jetzt im letzten Chaosradio hören, dass da einfach schlicht und ergreifend Geräte im Wahllokal rumstanden, unbeaufsichtigt, weil einfach das Gerät angeliefert wurde, lange bevor irgendeiner der Aufsichtsbeamten, nenne ich es jetzt einfach mal, da war. Also in der Zeit, da hätte so irgendwie jeder, der da in die Räume rein konnte, die dummerweise auch nicht abgeschlossen waren, also so ziemlich jeder, hätte da einfach mal rangehen können und hätte da Wunder was dran ändern können. Und dass diese Geräte nun mal irgendwie nur mit drei lauschigen Schrauben geschlossen sind und man die gesockelten EE-Proms oder E-Proms ganz einfach wechseln kann, das haben ja nun die Holländer in ihrem NEDAP-Wahlmaschinenhack bewiesen. Also da brauchst du jetzt eigentlich keinen weiteren Beweis. Da brauchst du mal eben 5 Minuten, wenn du so ein E-Prom dabei hast. Dann brauchst du mal eben, also wenn es hochkommt, mal 5 Minuten, machst das Ding auf, haust die gefälschten oder die geänderten E-Proms rein, machst das Ding wieder zu und von außen fällt es nicht auf, dass irgendwas geändert wurde. Dass dann die Wahlvorstände dann bewiesen haben, dass die Geräte korrekt funktionieren, indem sie einfach mal gezeigt haben, hier, da, guck mal, da sind 0 Stimmen im Display. Ja, supi, das ist ein Display. Hallo, wenn ich das Ding manipulieren würde, dann hätte ich das dafür gesorgt, dass das Display 0 Stimmen zeigt beim Anfang. Das ist ja nun so schwer nicht, ganz unabhängig davon, ob da nun wirklich 0 Stimmen drin sind. Oder was auch immer ich da für eine Manipulationsmöglichkeit genutzt hätte. Aber das geht ganz offensichtlich da auch niemandem ins Hirn. Also man hat ja diesen Wahleinspruch, auf den ich eigentlich ja wieder zurückkommen wollte, denn ich möchte ja keine Nebenkriegsschauplätze erzeugen und dann den Hauptkriegsschauplatz komplett verlassen. Also diesen Wahleinspruch, den hat man geflissentlich jetzt abgelehnt mit, ja, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie einer sehr schwammigen Begründung. Dass ja nicht bewiesen wäre, dass da tatsächlich irgendwo etwas falsch abgelaufen ist, wo ich mich dann frage, ja, wie soll das denn bewiesen werden? Wie soll ich das beweisen, dass das Wahlergebnis, was offiziell ermittelt wurde, nicht dem entspricht, was die Bürger da auch brav angetippert haben? Ja, das kann ich schlicht und ergreifend nicht beweisen, weil um das zu wissen, hätte ich ja hinter jedem Bürger stehen müssen und gucken müssen, was er denn nun angetippert hat auf dem Gerät. Da gibt es aber so irgendwie im Grundgesetz so eine Aussage von der freien, gleichen und geheimen Wahl, die da nämlich besagt, dass keiner hinter dem Bürger stehen darf, um zuzugucken, was er denn nun eigentlich wählt. Finde ich auch ganz richtig so, aber also ich kann schlicht und ergreifend bei den Dingern nicht beweisen, dass das, was sie offiziell als Ergebnis bekannt geben, irgendeinen Zusammenhang zu dem hat, was da real von den Wahlberechtigten angetippt wurde. Das kann ich nicht beweisen, und wenn ich das nicht beweisen kann, ist die Wahl eigentlich nicht nachvollziehbar. Sondern es ist einfach, ja, ich könnte auch genauso gut dann einen Zufallsgenerator hinsetzen und den die Stimmen würfeln lassen. Da hätte ich dann vielleicht auch irgendwie ein ganz dolles Ergebnis. Aber, ja, also, es deutet alles für mich darauf hin, dass unsere ach so tollen Politiker also den Begriff Demokratie sich vielleicht auch nochmal anlesen sollten. Aber gut, die berühmte freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir ja angeblich hier haben, ja, die wird ja dann mittlerweile in meinen Augen also schon immer wieder mit den Füßen getreten. Aber gut, ich wollte mich jetzt nicht groß über Politik auslassen, das bringt's ja auch nicht. Ja, achso, meine Weisheitsszene. Ich wollte mich zu meinen Weisheitsszenen noch äußern, genau. Ja, also jetzt ist ja mittlerweile auch schon eine Woche rum, seit ich beim Kieferchirurgen war und mir die habe entfernen lassen. Und die lustigen Hamsterbäckchen-Effekte sind jetzt mittlerweile auch weg. Und ich war vorhin, also am Freitag halt, beim Fädenziehen, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass das dann jetzt der letzte Termin wäre. Ja, Pusteblume ist es nicht. Weil beim Fädenziehen rauskam, dass an einer Ecke sich tatsächlich was entzündet hat. Ups. Da habe ich jetzt so einen komischen Stoffstreifen mit, keine Ahnung was, imprägniert da reingestopft bekommen. In der Hoffnung, dass das dann dagegen hilft. Ich weiß es nicht, ob das hilft. Und darf jetzt am Montag da wieder auftauchen, um den lustigen Stoffstreifen auszuwechseln. Ja, das heißt also, mit wieder richtig was essen ist noch längst nicht. Also, selbst wenn das irgendwie, naja gut, das ist die einzige Ecke, die wehtut. Drück, aua. Ja. Aber da darf ich also am Montag nochmal hin und darf den lustigen Stoffstreifen wechseln, in der Hoffnung, dass dann auch irgendwann diese blöde Entzündung sich mal wieder legt. Antibiotika habe ich keine gekriegt, weil der Arzt da auch meinte, dass jedes Mal, wenn man Antibiotika nimmt, ist nicht so gut. Wäre besser, wenn man es lässt. Klar, da gibt es ja die berühmte Antibiotikaresistenz, die muss man ja nicht auch noch herausfordern. Indem man dann irgendwelchen eigentlich harmlosen Organismen dann auch noch Antibiotika verabreicht, um sie dann dagegen auch noch wieder resistent zu kriegen. Ja, also der ganze Spaß geht auch noch weiter. Es wird mit Sicherheit auch noch mal irgendwann wieder ein Thema sein. Ich hoffe mal, dass sich jetzt das ganze Ding auch alsbald mal wieder legt und dass ich dann auch mal wieder ordentlich was essen kann. Also, das war ich nicht, das war irgendwie ein LKW draußen. Oh mein Gott. Ja, ich sag ja, ich muss nicht die Busse kommentieren mehr. Ist ja langweilig, da hupt da draußen einer. Ja, ja, und dann habe ich mir jetzt vorhin, eben weil ich noch nicht wieder was Richtiges essen kann, bin ich einfach mal wieder zu dem eigentlich Sparmarkt meines Vertrauens hier um die Ecke gegangen, der jetzt aber mittlerweile tatsächlich ein Edeka-Markt ist. Lange war es ja schon angekündigt und konnte man ja beim Shoplogger immer wieder mal lesen. Und jetzt ist es hier also auch passiert, jetzt kleben tatsächlich draußen auch überall nur noch Edeka-Schilder dran. Bis auf das Öffnungszeitenschild, wo immer noch drüber steht, der Sparmarkt so und so hat geöffnet von bis. Und die Kassenzettel, die draufstehen haben, dass man im Sparmarkt so und so eingekauft hätte. Ja, gut, das sind dann Kleinigkeiten. Das wird sich sicherlich auch irgendwann nochmal legen. Da habe ich mir jetzt jedenfalls eben einfach nur mal zum Testen dieses Yum Yum oder wie immer man das ausspricht, Zeugs geholt in der Geschmacksrichtung Curry, um einfach mal auszuprobieren, wie das denn so ist. Und das habe ich mir dann eben auch schon gemacht. Also halt einfach das Nudelzeugs in eine Schüssel und dann ist da noch so ein kleiner Beutel bei, den ich dann auch aufgeschnitten habe und das Pulver da drin einfach drüber gestreuselt. So, und dann einfach heißes Wasser drüber, ein paar Minuten stehen lassen, lustig umrühren und essen. Und das Zeug ist also, ja, es ist lecker. Und zwar lecker extrem scharf. Wow. Also, ich würde mal behaupten, sollte ich irgendwie einen Anflug von Schnupfen gehabt haben vorher, ist der jetzt garantiert weg. Weil die Atemwege sind einfach mal einmal gründlich durchgeätzt. Ist schon ein interessantes Gefühl, wenn es dann so scharf wird. Aber lecker scharf, also nicht unangenehm scharf. Und was man da im Hintergrund übrigens hört, ist meine Waschmaschine, die gerade dabei ist, lustig zu schleudern. Kann ich auch nichts gegen machen, die Tür ist schon zu. Also auch die von der Waschmaschine. Aber ich meine eher die von der Küche, wo die Waschmaschine halt steht. Nebenkriegsschauplätze. Also das Zeug habe ich mir jetzt halt vorhin verabreicht, festgestellt, dass es richtig lecker ist. Und bin jetzt eben auch gleich nochmal wieder losgetapert und habe mir Nachschub gekauft. Da möchte ich es jetzt nicht nur bei einmal dem Zeugs lassen, sondern das kann man wiederholen. Und das werde ich auch wiederholen. So, irgendwie, wenn ich das nächste Mal meine Atemwege freijetzen möchte. Nein, häufiger. Viel häufiger, das ist lecker. Kann ich also auf jeden Fall auch empfehlen. Gibt es wahrscheinlich irgendwie nicht in jedem Laden. Und ich bin froh, dass das da eben bei mir in dem Laden da einfach direkt neben den 5-Minuten-Terrinen und sonstigen Instant-Süppchen rumstand. Jo, jetzt werden die Triebwerke gezündet. Da stand das einfach mal neben dem Zeugs da so rum und ich dachte so, Mensch, da hast du doch von gelesen in den Kommentaren im Blog. Knirsch. Und deswegen habe ich mir das ja auch überhaupt gekauft, sonst hätte ich das gar nicht ausprobiert. Irgendwelches asiatisches Zeugs zum Essen, ja Gott, das kann man mal ausprobieren, muss man nicht unbedingt. Also das Zeug ist jedenfalls lecker. Kann ich nur empfehlen. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich loswerden will? Also mein Zettel ist irgendwie schon längst erschöpft, da standen schon die letzten paar Punkte gar nicht mehr drauf. Mal ganz davon abgesehen, dass man sich auch nicht sklavisch an so einen komischen Zettel halten muss. Also dafür nennt man das ja User-Generated Nonsense, also ich zumindest. Ansonsten wird es gerade langsam wieder draußen dunkel. Und ich habe gerade mal eine halbe Stunde voll. Das geht ja noch. Da habe ich ja schon mehr geredet. Dann können wir es ja eigentlich auch erstmal gut sein lassen für jetzt. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, ob ich irgendwie ein schickes Intro-Outro finde. Bisher habe ich nämlich immer noch keins. Aber I'm working on it, wie es so schön heißt. Also, wenn ihr jetzt hier irgendwie vorhin ein Intro und jetzt gleich ein Outro gehört haben werdet, dann habe ich welches, sonst muss ich halt nochmal weitersuchen. Ja, in diesem Sinne, guten Abend, gute Nacht, schöne Weihnachten, guten Morgen, Happy Thanksgiving, naja gut, das war jetzt gerade. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich, wenn nichts dazwischen kommt, wie Johnny immer so schön sagt. A switchblade, heart doubled over in pain. You let your body overflow, hide your instinct good and deep as the world just goes to hell. Throw my clothes out in the street, hang me on your wall, yeah. Anybody have to be your past. Yeah. 'Cause I've been